Ernst Hiemer, der Pudelmops-Dackelpinscher und andere besinnliche Erzählungen. Der Stürmer Buchverlag Nürnberg 1940, vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008. Der Pudelmops-Dackelpinscher und andere besinnliche Erzählungen? Welch seltsamer Titel! So sagt wohl jeder, der dieses Buch zum ersten Mal in die Hand nimmt. Dann blättert er schnell die Seiten durch. Aha, lustige und ernste Tiergeschichten sind es also. Gewiss, lieber Leser, du sollst in diesem Buch Kunde erhalten über das geheimnisvolle Leben in der Tierwelt. Aber nicht nur das. Du sollst auch gewisse Menschen kennenlernen. Menschen, die faul sind wie die Drohnen, unverschämt wie der Kuckuck, feige wie die Hyänen, schlau wie das Chamäleon, gefräßig wie die Heuschrecken, blutdurstig wie die Wanzen, frech wie die Sperlinge, niederträchtig wie der Pudelmops-Dackelpinscher, falsch wie die Schlangen, übel wie der Bandwurm, gefährlich wie die Bazillen. Dieses Buch, erstmalig in seiner Art, ist vor allem für unsere Jugend bestimmt. Sie soll ihre Freude daran haben und gleichzeitig dabei lernen. Es soll aber auch den Erwachsenen die Wahrheit künden über den Weltfeind, den Juden. Lieber Leser, das Buch, das du eben aufgeschlagen hast, bietet dir bunte Erzählungen aus dem geheimnisvollen Reiche der Tiere. Aber du sollst nicht nur Tiere beobachten, sondern auch gewisse Menschen. Du sollst an diesem Buche deinen Spaß haben und gleichzeitig dabei lernen. Und wer sind nun diese Tiere und Menschen, so fragst du, lieber Leser? Nur Geduld, das Buch wird deine Fragen beantworten. Der Verfasser.